Stopp wie die Pandemie. Deutscher Rap, ihr seid Pisser, aber ihr seht aus wie bei der Fettchen-Gala. Ich bin nicht auf Vader, doch bin dein Vater. Dein Rap ist tot, der macht nur noch Schlager. Ihr bekommt von mir ne Ohrfeige, fliegt über den Tisch wie bei der Dorfkneipe. Ich zieh durch so wie ein Sportreifen, statt Lamborghini habt ihr Vorzeichen. Warum stinkt jeder Rapper hier? Morgens halb acht schon nach Pennerbier. Interessanter als eure Musik ist für mich zu fragen, wie das Wetter wird. Ey, du hörst meine Tracks und machst dauerhaft Replay. Fresse dich auf wie ein Snickers, so easy. Ich hab jeden Tag Cheat Day. Ich hab jeden Tag Cheat Day, hunderttausende Kalorien. Und ich mache keinen Stopp wie die Pandemie. Deutsche Rapper tragen Gucci Gucci und machen hinterrücks Lucci Lucci. Ich hab jeden Tag Cheat Day. Ich hab jeden Tag Cheat Day, hunderttausende Kalorien. Und ich mache keinen Stopp wie die Pandemie. Ich hab jeden Tag Cheat Day. Ich hab jeden Tag Cheat Day, hunderttausende Kalorien. Und ich mache keinen Stopp wie die Pandemie. Im deutschen Rap wird mit Huren geflext. Hast du Rolli am Arm, trotzdem Hurensohn-Rap. Ja, meine Beats gehen so nach vorn. Und du chillst täglich auf Ogaporn. Du dickst Cannabis, Weed ist ein dickes Ding. Hast die Anatomie von einem Chicken Wing. Ich klatsche dich weg, hau dich du die fort. Kamikaze betreibt Pussy-Sport. Warum stinkt jeder Rapper?